Hallo ihr Lieben, in meiner Präsentation soll es heute um den Autor des Buches Der Sandmann, E.T.A. Hoffmann gehen. Zu Beginn erzähle ich euch etwas Allgemeines über E.T.A. Hoffmann. Danach werde ich dann auf seine juristische sowie musikalische Karriere eingehen, wobei ich nebenbei auch ein wenig auf seine Beziehungen zu sprechen komme. Anschließend erzähle ich euch etwas über Hoffmanns literarischen Erfolg und zu guter Letzt werde ich noch kurz auf die Rezeption zu seinen Werken eingehen. Wie ihr bereits wisst, lautet Hoffmanns vollständiger Name Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Er wurde 1776 in Königsberg geboren. Hoffmanns Vater war Alkoholiker, das war auch einer der Gründe, warum seine Mutter sich von ihm trennte, als Hoffmann gerade mal 2 Jahre alt war. Seitdem hatte er lediglich Kontakt zu seiner Mutter, sodass er ja seinen Vater kaum kannte. Allerdings war seine Mutter psychisch anfällig und daher unfähig, die Kinder selbstständig zu erziehen. Aus diesem Grund ging seine Mutter mit ihm und seinem Bruder zu ihrer Mutter. Das heißt, Hoffmann lebte bis zu seinem 20. Lebensjahr bei seiner Oma im Haus, wo er dann ja von der Schwester seiner Mutter, das heißt seiner Tante, erzogen wurde. Hoffmann war ein Universalgenie, das heißt, er hatte sehr vielseitige Begabungen. Er war Dichter, Theaterkritiker, Regisseur, Maler und Komponist. Hauptberuflich war er allerdings Jurist und ein Schriftsteller der Romantik. Im Jahr 1792 begann Hoffmann dann aus familiärer Tradition ein Jurastudium. Dies hat ihn allerdings nicht wirklich interessiert, denn das Studium war ihm viel zu trocken und zu langweilig. Ihn interessierte vielmehr die Kunst, sodass er sich ja zunehmend dieser zuwandte. Im künstlerischen Bereich interessierte ihn überwiegend die Musik und die Malerei. Hoffmann bekam schon sehr früh Musik- und Zeichenunterricht und verfasste bereits mit 13 Jahren seine ersten Kompositionen. Somit begann Hoffmann neben seinem Studium zu malen, kleine Stücke zu komponieren und auch zu schreiben und gab 1795 sogar Musikunterricht. Er sah diese Dinge eher als Nebentätigkeit an. Trotzdem ist er heute genau dafür ja sehr bekannt. In seinen Nebentätigkeiten tendierte er am ehesten zur Musik und ja, er steuerte eine Karriere als Musiker an. Hier zeigte Hoffmann den Ehrgeiz, den er für sein Studium nicht aufbringen konnte. Trotzdem machte er sein Studium sehr erfolgreich zu Ende. Das heißt, er war auch hier sehr erfolgsgekrönt, vermutlich allerdings gezwungen, da er eigentlich gar kein großes Interesse am Rechtswesen hatte. 1795 legte er dann sein erstes Staatsexamen mit ausgezeichneten Noten ab und wurde anschließend dann Referendar in Königsberg und Glogau, wo er sich dann 1798 mit seiner Cousine Wilhelmine Minna-Dörfer verlobte. Noch im selben Jahr bestand Hoffmann dann sein zweites Staatsexamen, ebenfalls mit exzellenten Noten. Daraufhin machte er dann ein Referendariat in Berlin und legte im Jahr 1800 seine dritte Prüfung, das Assessorexamen, ab. Anschließend wurde er dann als Gerichtsassessor nach Posen versetzt, wo er begann, Alkohol zu konsumieren. Diese Gewohnheit gab er bis zum Ende seiner Tage nicht auf, sodass man ganz, ganz stark davon ausgehen kann, dass er alkoholabhängig war. In Posen lernte er dann schließlich seine zukünftige Frau Marianne Thekla Micheline Rohra kennen, die er 1802 dann heiratete. Erst kurz vorher löste er die Verlobung zu seiner Cousine auf. 1804 wurde er dann Regierungsrat in Warschau. Dort komponierte, zeichnete und schrieb er nebenbei weiter. Sein Beruf hatte daran aber nie gelitten, denn er leistete immer hervorragende Arbeit. Im Jahr 1806 nahm sein Leben dann plötzlich eine schlimme Wendung, denn durch den Einmarsch der Franzosen in Warschau wurde das gesamte preußische Beamtentum entlassen, wovon dann natürlich auch Hoffmann betroffen war. Wie die meisten von euch sicherlich wissen, führten Frankreich und Preußen zu der Zeit einen Krieg. Die Franzosen konnten daher dem Preußen nicht vertrauen und entließen sie einfach. Hoffmann hatte anschließend dann die Wahl, entweder auf Napoleon ein Huldigungseid abzulegen oder die Stadt innerhalb einer Woche zu verlassen. Eine Huldigung ist ein Treuegelöbnis, das heißt, er musste Napoleon seine Treue versprechen. Hoffmann entschied sich allerdings dann dazu, die Stadt zu verlassen. Die Folge war dann natürlich die Arbeitslosigkeit. Außerdem litt er an einer Krankheit, und zwar an ALS. ALS bedeutet amyotrophe Lateralsklerose und gehört zur Gruppe der Mononeutronkrankheiten. ALS ist also eine unheilbare, degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems. Seine einzige Tochter war mittlerweile auch verstorben und zusätzlich hatte er nur geringen Erfolg in seiner Künstlerkarriere. Somit stieß er hier an die Grenze seiner Belastbarkeit. Im Jahre 1808 verbesserte sich seine Situation wieder, denn er wurde Musikdirektor in Bamberg, jedoch nur mit geringem Gehalt. 1809 machte er sich dann schließlich als Musikkritiker für eine anerkannte Leipziger Musikzeitung einen Namen. Endlich erlangte er seinen ersten literarischen Erfolg, denn noch im selben Jahr veröffentlichte er seine erste Erzählung Ritter Gluck. Dies war für ihn dann schließlich der Beginn einer sehr großen Karriere als Schriftsteller. Der Inhalt der Erzählung ähnelt dem Buch Der Sandmann, welches wir ja im Unterricht behandelt haben. Hier wird bereits die Grundstruktur des Hoffmannschen Erzählens erkennbar, und zwar die Konstruktion zweier Welten. Zum einen die Welt der Realität und zum anderen die Welt der Fantasie und Träume. In diesem Buch ist Hoffmann allerdings noch der typische Romantiker, da er die Menschen der realen Welt als beschränkte Spießbürger darstellt, die, wie wir anhand des Charakters Claras ja gelernt haben, rational veranlagt und daher in ihrem Denken und Handeln sehr stark begrenzt sind und lediglich Interesse an Beruf und Alltag haben. Er kritisiert also die Spießbürger. Dies nennt sich die Philisterkritik. Philister bezeichnet auf abwertender Ebene einen Menschen, der die Kunst und damit vor allem verbundene Werte verachtet, dabei aber selber schon vorgefertigte Vorstellungen übernimmt und auch anwendet, ohne diese überhaupt zu hinterfragen. Diese Kritik steht also dem Leben der einsamen Künstlernatur gegenüber, die auch in der Welt der Fantasie, des Traums und des Wahnsinns isoliert leben kann. Im Jahr 1810 verliebte Hoffmann sich dann heftig und unglücklich in seine Gesangsschülerin Julia Mark, die sich jedoch auf Anweisung ihrer Mutter anderweitig verlobte. Daraufhin litt er an starker innerer Zerrissenheit und Verzweiflung, was auch in seinen Werken mit einfloss. Im Jahr 1814 verlor Hoffmann dann seine Stelle in Leipzig, bekam daraufhin aber die Möglichkeit, nach dem Sieg Preußens über Napoleon in den Staatsdienst zurückzukehren. Somit machte er schließlich dann eine Beamtenkarriere. Neben seiner beruflichen Karriere trieb er aber auch sein künstlerisches Schaffen weiter voran und schaffte viele neue Werke. 1814-15 veröffentlichte er dann die Fantasiestücke mit über 30 Geschichten. Diese waren besonders populär bei den Menschen. Darin war Hoffmanns erfolgreichstes Märchen enthalten, der Goldene Topf. Hier zeigte sich immer noch das typisch dualistische Denken Hoffmanns. Ein Student namens Anselmus hat mit seinem poetischen Gemüt Anteil an der Musik. Er wird deshalb von den normalen Spießbürgern zum Außenseiter abgestempelt und, verspottet. Trotzdem nimmt er diese Außenseiterrolle an, weil ihm klar ist, dass er nur so Zugang zu einer Fantasiewelt haben kann. Ähnlich ist es ja auch bei Nathanael, der aufgrund seiner Anhimmelung der Puppe Olympia gegenüber von den Menschen um sich herum ausgelacht wird, was ihn jedoch nicht interessiert. Er nimmt also ähnlich wie Anselmus eine Art Außenseiterrolle auf sich. Im Jahre 1816 hatte Hoffmann dann mit seiner Oper Undine einen sehr großen Erfolg als Komponist. Diese Oper war damals wie auch heute die erste romantische Oper überhaupt, die es gab. Deshalb möchte ich euch gerne ein Stück aus dieser Oper vorspielen. Viel Spaß dabei! Im selben Jahr begann Hoffmann dann an den Nachtstücken zu arbeiten, wozu auch der Sandmann gehört. In diesen Nachtstücken veränderte Hoffmann dann schließlich den Inhalt seiner Werke, denn nun stellte er sich nicht mehr auf die Seite des einsamen Romantikers und seine Erzählungen hatten auch keine klare Struktur mehr, denn die Grenze zwischen Gut und Böse war nicht mehr so eindeutig erkennbar wie vorher. Das lässt sich in dem Sandmann ja auch sehr gut erkennen. Die subjektive Imaginationskraft hat nicht mehr nur Vorteile, sondern eben halt auch Nachteile. Der einseitige Künstler sowie Nathanael erkennt die Gefahr der einseitigen Weltsicht nicht, was zu einer Isolation von der Außenwelt und schließlich einer psychischen Erkrankung mit schweren Folgen führt, sowie in Nathanaels Fall eben zum Tod. Hoffmann möchte damit den Lesern klar machen, dass die fantastische Welt genau aus diesem Grund unbedingt eben auch ein Gegengewicht in der realen Welt benötigt, damit der Mensch nicht scheitern muss. 1819 bis 21 veröffentlichte Hoffmann dann eine Sammlung voller Erzählungen. Diese Sammlung nannte sich die Serapionsbrüder und dort war eben auch dieses neue, nicht mehr rein romantische Hauptthema erkennbar. Durch seine Gespenster-, Schauer- und Räubergeschichten wurde Hoffmann dann zu einem sehr beliebten Bestsellerautor, sowohl bei seinen Lesern als auch bei den Verlegern. Er verarbeitete vor allem naturwissenschaftliche, medizinische und psychiatrische Ergebnisse der damaligen Forschung in seinen Werken, was halt ein Riesenerfolg war, da die Hoffmannsche Infragestellung der Grenze zwischen Normalität und Wahnsinn seine Leser sehr faszinierte und eben auch unterhielt. Doch jeder Mensch, der Erfolg hat, hat auch Kritiker und Neider im Hintergrund und ja, die hatte Hoffmann eben in seinem Heimatland Deutschland. Sie waren eben der Meinung, dass diese Schreibweise aufgrund seines Alkoholkonsums entstand. Doch in England, Frankreich und Russland hatte Hoffmann gerade mit diesen Geschichten einen Riesenerfolg. Ja, diese negative Kritik hielt leider noch bis nach seinem Tod im Jahr 1822 in Berlin an. Hoffmann starb mit 46 Jahren dann schließlich durch eine Atemlähmung als angesehener Beamter. Man glaubt es kaum, aber erst seit dem 20. Jahrhundert erlangt Hoffmann als Gespensterhoffmann, wie er genannt wird, also als Autor zahlreicher unheimlicher Nachtstücke Anerkennung und ist seitdem sogar Objekt vieler literaturwissenschaftlicher Forschung. Hoffmanns Grab befindet sich übrigens an der U-Bahn-Station Meringdamm in Berlin. So, das war's mit meiner Präsentation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was lernen. Und ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt, denn das Thema ist ja nun doch ein bisschen trocken. Allerdings hoffe ich, dass ich das Beste daraus machen konnte und bedanke mich bei euch fürs Zuhören.